wohl dir. Gott hat an dich gedacht, o gottgeweihtes Eigentum. Der Heiland lebt und siegt mit Macht, zu deinem Heil, zu seinem Ruhm, muss hier der Satan furchtsam zittern und sich die Hölle selbst erschüttern. Es stirbt der Heiland dir zu gut und fährt für dich zu der Helden. Sogar vergießet er sein kostbar Blut, dass du in seinem Blute siegst, denn dieses kann die Feinde fällen. Und wenn der Streit dir an die Seele dringt, dass du es dann nicht überwunden liegst. Die Feinde zwar sind nicht zu zählen,